Geschichten mit schwacher Stimme schon. Ihm können wir vertrauen, denn er war dabei. Weinfelder, ja, Führer der letzten Division. Einer von ihnen mit schwarzer Uniform. Oh, alter Mann, erzähl noch mehr aus alten Tagen. Wir sind die Jugend und wollen's erfahren. Oh, alter Mann, erzähl noch mehr Geschichten aus alten Tagen. Wir wollen die Wahrheit erfahren. Ja, seht ihr dort die Fackelträger vor dem Brandenburger Tor? Aus tausenden gepeinigten Seelen trat die neue Kraft empor. Ach Jungs, komm, setzt euch her zu mir, ich erzähle euch, wie's war. Oh, Deutschlands letzte Jahr. Späteren Leid der langen Kriegsgefangenschaft aus seiner Soldatenzeit, wo in amerikanische und russische Straflager kam und wo man niemals seine verdienten Orden nahm. Und manchmal zeigt er uns seine verblosen Bilder, wo jung posiert in Soldaten und Uniform. Das Einzige, was ihm noch davon blieb, ist eine schwarz-weiße Erinnerung. Seht ihr dort die Fackelträger vor dem Brandenburger Tor? Aus tausenden gepeinigten Seelen trat die neue Kraft empor. Jungs, komm, setzt euch her zu mir, ich erzähle euch, wie's war. Deutschlands letzte Niemals vergessen. werden dich niemals vergessen, werden uns an deiner Stelle rächen, an deiner Stelle rächen.